Zum 17. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni gab das Komitee für friedliche Vereinigung des Vaterlandes der DVRK am 14. Juni eine Erklärung ab. Darin hieß es: Wenn sich der Norden und Süden getreu der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, dem Meilenstein für die Wiedervereinigung im neuen Jahrhundert, und deren praktischen Programm der Deklaration vom 4. Oktober eingesetzt hätten, würde das Großtor der Wiedervereinigung des Vaterlandes, wonach die gesamte koreanische Nation Tag ein Tag ausgestrebt habe, bereits eröffnet worden. Aber wegen der verzweifelten Konfrontationsmachenschaften der proamerikanischen und konservativen Regierungen, die unter der Lenkung der USA und ihrer Hintermänner gegen die nationale Wiedervereinigung hintereinander an die Macht kamen, gingen die Nord-Süd-Beziehungen, die auf dem Weg zur Versöhnung und Gedeihen vorangeschritten hatten, weit zurück und befinden sich in der völligen katastrophalen Lage, so dass jetzt die Spuren aus dem rühmenswerten Zeitalter vom 15. Juni schwer zu finden sind. Die schweren Verbrechen von Kim Jong-bak und Park Geun-hye, die anstatt sich um die Wiedervereinigung zu bemühen, auf den Weg der Nation unzählige Hindernisse aufeinander gelegt und den Uhrzeiger der Geschichte umgekehrt gedreht hatten, sind trotz des Vergehens der Zeit nicht zu verzeihen und werden auf alle Fälle scharf verurteilt. Die gesamte koreanische Nation wünscht sich heute, dass die Schäden aus den vergangenen 9 Jahren, wo die Anti-Vereinigungskräfte rasend waren, schnellst beseitigt werden und der gewaltige Strom für die selbstständige Wiedervereinigung wieder von Paekdu zu Halla voller Kraft fließt. Alle Menschen, die in Korea geboren sind, sollten, egal wer er auch sein mag, den festen Standpunkt dazu haben, das Banner der Souveränität und das Banner durch unsere Nation selbst noch höher zu halten und sich für die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen und für die Erfüllung der Sache der Wiedervereinigung des Vaterlandes aufopferungsvoll einzusetzen. Wenn man befreit von der Konfrontationsauffassung, bei der die eigene Nation feindselig betrachtet wird, den Zusammenschluss und die Einheit der Nation fördert und diese als absolute Wahrheit annimmt, wird der Weg zur Wiedervereinigung eröffnet und eine lichte Zukunft der Nation eingeleitet. Das soll die südkoreanische Regierung klar begreifen. Die DVRK erklärt erneut ihren unveränderten Standpunkt dazu, dass man zuerst die Maßnahmen zur Beseitigung der verschärften militärischen Spannung auf der koreanischen Halbinsel dringend treffen muss. Die südkoreanische Regierung soll jetzt klar im Bilde sein, dass sie derzeit auf dem schicksalhaften Scheideweg steht, ob sie großmütig Hand in Hand mit der DVRK die Nord-Süd-Beziehungen verbessert und somit in der Geschichte der Nation eine stolze Spur hinterlässt oder nach dem Takt der äußeren Kräfte durch Schwankung und Zögern denselben elenden Fehler der Vorgänger begeht. Entsprechend der heutigen neuen Lage, wo die DVRK nun die Stellung einer würdevollen Atommacht und eines Landes mit hochentwickelter Raketentechnik erreicht hat, ist deren Standpunkt, in den Nord-Süd-Beziehungen eine große Wende und eine große Umwälzung herbeizuführen und einen breiten Weg zur selbstständigen Wiedervereinigung zu eröffnen, unerschütterlich.